Yeah, ladies and gentlemen, hier ist Playboy 51 aus Reckendorfer, der wahre Mann, hört zu, Mann. Rizzo, die Piraten aus Norden, Mann. Sein Album kommt demnächst raus, ihr müsst es kaufen, auf jeden Fall. Der Playboy 51 ist demnächst am Start hier. Alle kaufen, let's go everybody. Playboy 51, www.51tv.de. Peace, let's go. Yo, hier ist Fico 51er, der wahre aus Reinickendorf, Mann. Brizzo hat eine neue CD rausgebracht, die ist bald draußen. Gebt euch die Kurve, das ist kein Spaß mehr. Ihr könnt euch die anhören. Alles klar, Playboy ist dabei und Fico die Waren aus Reinickendorf. Jeden Sonntag nach unserer Sendung, guckt euch das an. Brizzo, seine CD ist so Bombe, hört euch das an. Und ihr würdet immer wieder kaufen. Und die Frauen kriegen sogar, wenn sie eine CD kaufen, eine Rose dazu. Peace!